1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Und 3 Stunden Musik, in denen ich zu etwas fortgeschrittener Zeit auch ein neues, überlanges Stück aus dem neuen Album von Kate Bush gerne platzieren möchte. 13 Minuten lang, aber ich bin zuversichtlich, dass uns das nicht langweilen wird. Dazu unter anderem noch neue Sachen, unter anderem von Coolie G. Und beginnen möchte ich mit einem Mann, den ich zuletzt schon hier des Öfteren gespielt habe, freilich immer im Remix von George Fitzgerald. Die Rede ist von Lee Jones. Hier mal ein anderer Track aus seiner neuen EP, The Moose Mingles EP, die mit einer ganzen Reihe von Titeln ankommt. Darunter auch dieser wunderhübsche Titel Westworld, mit dem es heute losgeht. Lee Jones. 1 Live 4. Musik eben von dem Amerikaner Tycho hier Back in the Days. Wie ich ganz gerne bei solchen Gelegenheiten sage, ein Titel aus den 90er Jahren von den Boards of Canada. Ich hoffe, man spürte bei dem Satz, dass er noch nicht ganz zu Ende sein sollte. Denn ich füge hinzu, dass ich gleich vielleicht noch ein, zwei Sätze mehr zu den genannten Artists und auch zu diesem hier sage, Billy D'Alessandro. Billy D'Alessandro kommt aus den USA, aus Chicago, veröffentlicht jetzt sein fünftes Album und das heißt Crack Time und kommt ausgesprochen abwechslungsreich daher, auch mit dieser wunderschönen atmosphärischen Skulptur. Science Fiction Jazz könnte man fast auch sagen in Anlehnung an einen Begriff, der in Zusammenhang mit den Boards of Canada in den 90er Jahren muss das gewesen sein, plötzlich in der Welt war, als die beiden Schotten, Boards of Canada, eben ihre weiträumigen, gleißenden Tracks begannen zu veröffentlichen. Und zwei frühe Titel habe ich damals persönlich auf einem Label-Sampler gefunden, der bis heute noch rätselhaft anmuten muss, denn er geizt mit jeder Art von Informationen, ist komplett in Schwarz gehalten, wären auf diesem Schwarz nicht einige Punkte so angebracht, dass man unschwer darauf kommt. Es handelt sich um Blindenschrift. Ein Sampler des britischen Labels Scam, auf dem zwei frühe Tracks auch der Boards of Canada erschienen sind, und einen dieser beiden Titel, nämlich High Scores, habe ich da eben gespielt. Und davor habe ich diesen Taiko gespielt. Der Zufall will es, dass auch auf seinem Cover sich Blindenschrift befindet, aus Gründen, die ich nun nicht kenne, aber neben musikalischen Verwandtschaften dann eben auch optische zwischen Taiko und den danach gehörten Boards of Canada. Dieses Dive betitelte Album von Taiko gefällt mir ausgesprochen gut. Viele Tracks bringen repetitiv, also wiederholend gespielte Gitarrenmuster ein, die sich in Zusammenhang mit den Electronics ausgesprochen gut machen und sehr exotische, atmosphärische Tracks ergeben. Einen habe ich in der letzten Woche auch bereits gespielt. Taiko, Boards of Canada, Billy D'Alessandro. Als nächstes kommt ja eine Zusammenarbeit zwischen dem britischen Funk Ethics und Lucid Directions, Give heißt der Titel. Und weil ich jetzt hier schon so viele Namen genannt habe, füge ich gerne noch einen dritten hinzu. Das muss auch sein, denn wir hören den ganzen in einem wunderbar plüschigen Dubstep-Remix von Vaughn D. Oh, Wir sind hier bei 1Live4. Ich habe den Namen der Frau, die wir hier gerade gehört haben, der Frauen, muss ich korrekterweise sagen, bereits zu Beginn der Sendung genannt und gerade mal so für mich versucht, in der jüngeren Erinnerung zu schwelgen. Es muss ungefähr vor 2 Jahren im Sommer gewesen sein. Da war ihr Name einer der Hypes der Saison, der Sommersaison schlechthin. Ich rede von Coolie G, die vor gefühlt 2 Jahren, etwas mehr als 2 Jahren, mit einerseits sehr fiebrigen UK Funky House Tracks urplötzlich an die Öffentlichkeit trat, dann aber auch so sehr weich gezeichnet schemenhafte Soul-Nummern, Future-Soul-Nummern, wenn man so will, bereits an die Luft setzte und in der Tradition des zuletzt genannten bewegt sich nach meinem Geschmack dieser wunderbare Titel, den ich hier gerade gespielt habe. Landscapes ist wie bereits ihre Anfänge auf Code 9's Hyperdub-Label erschienen und wenn ich Frauen sagte, Coolie G wird auf dem Titel von der Sängerin Simbad unterstützt. Davor habe ich Faulty DL gespielt, von dem es eine neue EP gibt, die heißt Atlantis, eine 4-Track-EP, ein Titel daraus gespielt. Und hier kommt etwas, was ich bereits in der letzten Woche gespielt habe, ein Titel, der mich nicht loslässt, in seiner ganzen zurückgelehnten, souveränen Art, aber er nimmt schon durchaus gleich ein bisschen Tempo auf. Die Rede ist von dem Duo Jack Dixon und Rick Grant mit dem Titel Muted, der hier anrollt. in the place. Dieser Track klingt, als hätte er bereits seine 10, 12 Jahre auf dem Buckel. Tatsächlich aber stammt er aus der Gegenwart. Ich frage mich wirklich des Öfteren, woran es liegt, dass so kurz nachdem Two-Step-Garage-Musik eigentlich mausetot war, vor geschätzt 10 Jahren nämlich, ein Revival erwacht, das überhaupt nicht enden will. In einer immer, wie könnte man sagen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen eine Spur zu dick aufgetragen klingt, komplexer werdenden Welt, muss es einen gewissen Reiz ausmachen, einer Musik nachzuhängen, die vielleicht die einfachste und minimalste innerhalb der Clubmusik der letzten 20 Jahre gewesen ist. Eben diese Garage-Musik. Mosca haben wir gerade gehört mit dem Titel Bags. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit bis zu den 23 Uhr Infos, oder 23 Uhr Infos, so muss es heißen. Wir hören einen Titel des Franzosen F. Mind the Gap, der ist mir gewissermaßen in den Schoß gefallen als freier Download. Das dazugehörige Label 7-Even oder 7 schlicht und ergreifend, Ziffer 7 und dann Even, begeht nämlich seine 20. Veröffentlichung mit zusätzlich freien downloadbaren Tracks, die auf der Labelseite auffindbar sind. Und da gibt es diesen von F, Mind the Gap. Bis gleich. Mit Jessica Häusler um 23 Uhr. Wieder Gewalt in Ägypten. Heimsieg für Hamburg und das Wetter recht viel Sonne. Die EU ist besorgt über die neue Gewalt in Ägypten. Die Außenbeauftragte der EU, Ashton, sagte, sie verurteile den Einsatz von Gewalt. Tausende Menschen hatten heute wieder in der Hauptstadt Kairo gegen den regierenden Militärrat demonstriert. Sicherheitskräfte gingen mit Gewalt gegen die Protestierenden vor. Augenzeugen berichten von mindestens 3 Toten und Hunderten Verletzten. In Ägypten sollen in einer Woche die Wahlen beginnen. Die Bürger befürchten, dass das Militär seine Macht festigen will. Spanien steht vor einem Regierungswechsel. Bei den Parlamentswahlen müssen die regierenden Sozialisten eine historische Niederlage hinnehmen. Sie kommen nach Auszählung von mehr als 2/3 der Stimmen auf nur noch knapp 30%. Sie verlieren damit rund 1/3 ihrer Sitze im Parlament. Die Konservativen erreichen demnach eine absolute Mehrheit. Die Regierung erklärte die Opposition offiziell zum Wahlsieger. Die Wahl war durch die schwere Wirtschaftskrise Spaniens geprägt. Das Land hat mit über 21% die höchste Arbeitslosenquote in der EU. Die Piratenpartei NRW hat ein Wochenende lang über ihre politische Zukunft diskutiert. Auf ihrem Landesparteitag in Soest verabschiedeten die Teilnehmer eine neue Satzung und setzten konkrete Schwerpunkte in der Drogen- und Umweltpolitik. So sollen etwa Drogensüchtige entkriminalisiert werden. Der stellvertretende Landesvorsitzende Kai Schmalenbach ist sich sicher, dass die Piraten in den Düsseldorfer Landtag gewählt werden. Also nach den letzten Wahlen, Umfragen etc. ist es so, dass wir durchaus uns in der Lage sehen, den Landtag zu entern. Wir gehen davon aus, dass wir das erreichen werden. Irgendwo ja, 6 bis 8 bis 9% vielleicht, das wäre schön. Das zweitägige Treffen in Soest war das bislang größte des NRW-Landesverbandes. Der hat gerade sein 3000. Mitglied aufgenommen. In der Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV seinen ersten Heimsieg seit 8 Monaten erzielt. Die Hamburger schlugen Hoffenheim 2:0. HSV-Trainer Thorsten Fink ist froh, den Heimfluch besiegt zu haben. Wenn wir heute wieder das 0-1 bekommen hätten, dann weiß ich nicht, ob die Mannschaft das wieder weggesteckt hätte, diesen Rückstand. Haben wir nicht. Wir haben 1-0 geführt und haben im richtigen Augenblick das 2:0 gemacht. Der HSV hat damit die Abstiegsplätze verlassen und steht jetzt auf Platz 14. Im ersten Sonntagsspiel hatte der VfB Stuttgart das Schlusslicht FC Augsburg mit 2:1 bezwungen. Stuttgart hält damit Kontakt zur Spitzengruppe. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht bleibt trocken bei höchstens 6 Grad. Sobald sich der Nebel aufgelöst hat, scheint die Sonne häufig. Dazu bleibt es kühl. In Bad Salzuflen werden es nicht mehr als 8 Grad, in Duisburg 10 und in Grevenbruch 11 Grad. In den kommenden Tagen bleibt es oft neblig trüb, aber trocken bei höchstens 12 Grad. Stauschau. Auf der A30 Osnabrück Richtung Amsterdam fährt zwischen Kreuz Lotte Osnabrück und Rheine Nord ein Schwertransport, den ihr nicht überholen könnt. Und aus dem Münsterland werden Nebelbänke mit Sichtweiten unter 100 Meter gemeldet. Bitte fahrt entsprechend vorsichtig. Eins live. Vier. Ja, ich möchte weitermachen mit zwei Titeln gewissermaßen aus dem Sektor oder deren Macher aus dem Sektor kommen. Salz sind, ich habe gerade überlegt, ein Duo aus Köln, das ich längere Zeit hier nicht mehr gespielt habe. Aber da meine liebste Teestube in Köln, wenn ich denn mal Tee trinke, sich in den Büroräumen des Kölner Traumschallplattenlabels befindet und ich dort letztens mal zu Besuch war, hat man mir dort netterweise ein bisschen Musik zur Verfügung gestellt, eines Labels, das ich zuletzt ja schon mit großer Begeisterung gespielt habe. Dieses Label heißt Telre und ist meines Wissens initiiert von Salz, wird aber betreut von Traumschallplatten, nur um mal diese geschäftsmäßige Seite auch abgeklärt zu haben. Telre kommt mit bisher knapp 10 Veröffentlichungen daher, die allesamt wirklich fantastische, rauschende Feiern sind in Sachen Techno-Dub-Vermählung. Und beispielhaft möchte ich mal eben Salz spielen mit einem Titel, der bereits Ende September erschien, der heißt Someday. Und wenn er dann verklungen ist, dann komme ich zu einem Mann, der so für sich schon seit einiger Zeit relativ isoliert nach meiner Information in Dortmund produziert. Sein Name ist Ghostlay. Er hat auch ein eigenes Label, das heißt Ghostlay Dubs. Seine ersten Tracks waren auch noch so leicht Garage inspiriert, hatten aber auch immer so massige, wabernde Soundschichten, die nicht zuletzt auch dem Genre Dub in letzter Konsequenz zugeordnet werden konnten. Inzwischen ist Ghostlay auf etwas geradere Beats gegangen. Wir werden gleich dann seine brandneue 12er hören, die mich auch mit beiden Seiten übrigens fasziniert. Salz und dann Ghostlay. Thank you. Wir haben hier Musik des Dortmunder Produzenten Ghostlay gehört. Von seinem Ghostlay Dubs betitelten Label Thomas Goertz ist der Mann, der dahinter steckt. Und bei dem ich einfach diese, wenn ich das mal so mit meinen eigenen Worten sagen darf, naja, mit wessen Worten auch sonst, diese aus dem Schatten sich herausbewegende Euphorie, in die die Tracks sich hineinsteigern, das ist nicht das erste Mal. Was ich sehr schätze an Ghostlay, Elephant ist der Titel, den ich gerade gespielt habe, soeben erschienen auf sogenannter 12-Inch. Was ich deshalb erwähne, weil auch diese Telray-Vinyls wunderbar aufgemacht, auch ist falsch, die nämlich kommen als bezaubernde 10-Inch und eben habe ich Salz mit Someday gespielt aus der Telray Nummer 7 und diese 10er, so muss es korrekterweise heißen, 10-Inch-Vinyl, hört auf den Titel Reworks Part 3. Hier sitzt bei 1Live 4 ein bescheidener junger Mann, der der bescheiden ist. Wäre dem nicht so, hätte ich bereits zu Beginn der Sendung hier herausgetönt, dass der jetzt folgende Track, so zumindest hat die britische Plattenfirma mir versichert, an dieser Stelle erstmals im deutschen Radio läuft. Hintergrund ist, dass die beiden Köpfe zweier weltweit bekannter britischer Bands, zwei Köpfe, zu Beginn des nächsten Jahres, 2012, auf Abwägen wandeln werden. Das liegt ja noch vor uns. Dann nämlich werden diese beiden, ich bin verpflichtet, ihre Namen nicht zu nennen, diese beiden ein Techno-Album veröffentlichen, das viele Fans dieser beiden Bands sicherlich überraschen wird. Und vorab gibt es einen Titel, den man mir in vier verschiedenen Versionen zur Verfügung gestellt hat, mit der Auflage, ich könne mich für eine Version, sprich einen Remix, entscheiden. Der Titel heißt Spock, das darf ich sagen. Die Artists darf ich nicht nennen. Meine Güte, wie mache ich das spannend hier. Aber das, was ich mir ausgesucht habe, 1 aus 4 gewissermaßen, ist gut. Denn der Remix stammt von der britischen Techno-Legende Regis und steht, wenn ich das so sagen kann, ganz in der Tradition seiner dunklen Techno-Tracks und hat zu Beginn, wir werden das hören, sogar Anflüge, die so ein bisschen in Richtung des britischen Produzenten Burial gehen. Wir hören also Unknown Artist mit dem Titel Spock im Regis Remix. Und wer der Unknown Artist ist, das Duo, das dahinter steht, das kann dann erst zu Beginn des nächsten Jahres gelüftet werden. Immerhin schon mal etwas, auf das wir uns in 2012 freuen können, finde ich. We'll be right back. Wenn ich eben hier womöglich einige Fragezeichen in die Welt gesetzt habe, dann möchte ich das aus anderer Perspektive an dieser Stelle auch tun. Seit August quäle ich mich mit der Musik, die wir jetzt gleich ohne mein Gequatsche hören werden, die so irgendwo im Spannungsfeld um Mount Kimby sich herum befindet. Abstrakte Sounds, abgeschnittene Geschichten, schemenhaft das Ganze von einem britischen Artist, der zu allem Überfluss auch noch auf denselben Namen hört wie meine Wenigkeit hier, nämlich Klaus. Er ist aber Brite, Tusk. Seine Tusk-EP erschien bereits im August dieses Jahres. Aber ich finde, vom Klang her ist sie recht typisch für viele Aufnahmen, die wir in diesem Jahr hören konnten. In diesem Sinne also hier mal Klaus mit der Tusk-EP. Live hier, neuer Track von Dinky, der mir ausgezeichnet gefällt, deshalb habe ich ihn auch bereits schon mal gespielt. Sealed heißt er. Möchte an dieser Stelle mal einen ganz kurzen Schwenk machen, hin zu einem ganzen Sack federleichter, exotisch, teilweise gerade einer Synthie-Pop-Elektro-Surf-Nummern, die sich auf dem Eat Their Own betitelten Album des Ein-Mann-Projektes Caged Animals befinden. Dahinter steckt ein Amerikaner mit italienisch klingendem Namen, Vincent Caccioni nämlich. Caged Animals Eat Their Own. Und danach Rückgriff auf Air Miami aus den 90er Jahren. I'll break your heart. 1 Live 4. Gleich mehr zu den gespielten etwas kürzeren Titeln. Hier der letzte kam von dem amerikanischen Tüftler Rayleigh Moncrief aus seinem Watered Down betitelten neuen Album. Hier ist Adam Marshall. Live 4. Ich weiß nicht, ob es möglicherweise daran liegt, dass diese Sendung nun seit einer ganzen Reihe von Jahren schon jeweils sonntags stattfindet. Feiertag halt. Ich habe einfach ein Faible für so sakrale Orgelsounds dort, wo man sie gemeinhin antreffen kann. In Kirchen nehmen sie mir manchmal so im übertragenen Sinne fast die Luft zum Atmen. Man wird ja oft so ein bisschen bedrückt, aber so in diesem Ambiente hier gemütlich. Bei Dämmerlicht im Studio kann ich das fantastisch hören. Adam Marshall war das mit dem Titel Ugami. Davor haben wir Rayleigh Moncrief gehört, dessen Album Watered Down einigen Leuten, die ich kenne, sehr gut gefällt. Bei mir fällt es nicht auf ganz so fruchtbaren Boden. Einige Tracks sind mir wirklich zu verdreht, um das ehrlich zu sagen. Einen Titel habe ich eben gespielt aus diesem Album, das mich ansatzweise an die Musik von Bradford Cox alias Atlas Sound erinnert, aber für mein persönliches Dafürhalten nicht ganz dessen Klasse besitzt. Davor habe ich Air Miami gespielt, ein Duo aus den 90er Jahren, das sich nach meiner Erinnerung von der US-Band Unrest abgekoppelt hatte und mit unverschämt leichtfüßigen Popnummern, unter anderem auf dem Album Me, Me, Me, glänzen konnte. Aus diesem Album habe ich im World Cup Fever gespielt von eben Air Miami. Und Mitte der 90er Jahre, dort ist auch der Track angesiedelt, den ich jetzt mal spielen möchte, von einem damals wohl noch als Duo agierenden Projekt, das bis heute bei vielen zeitgenössischen Produzenten Kultstatus genießt. Die Rede ist von dem Detroit-Duo Draxia oder auch Draxia. Ich bin mir über die Aussprache bis heute nie ganz sicher gewesen, was gerade wenn es um das britische Warp-Label geht, ja für einige Artists gilt, einige sprechen von Otaka, andere von Otekre. Es gibt einige Fantasienamen, insbesondere auf diesem Label, bei denen die Aussprache nicht so ganz klar ist. Also Draxia, Draxia, ich weiß es offen gestanden nicht und spreche hier auch nur bedingt von einem Duo. Einer der beiden ist nämlich dann gestorben und bis ins neue Jahrtausend hinein wurde Draxia weitergeführt von James Stinson. The Journey Home erschien Mitte der 90er Jahre und ich spiele es deshalb, schau mal auf die Uhr, weil ich danach noch einen Draxia-Titel spielen möchte aus dem DJ Kicks Album von Gold Panda, der auf eben diesen Künstler / zurückgegriffen hat. 1 live. 4. Einige Minuten der jetzt folgenden Sendepassage stehen ganz im Zeichen des traditionellen Klaviers. Ich möchte zunächst weitermachen mit dem amerikanischen Gam Club, ein Duo, und dessen Album Breakers, das bereits im September erschien, bei mir erst vor wenigen Tagen, 10, 12, 14 Tagen aufgeschlagen ist, aber nachhaltigen Eindruck erzeugt hat. Deshalb hier zunächst mal einen Titel vom Gam Club. Dann möchte ich im Grunde nahtlos weitermachen mit dem neuen, insgesamt 10. Album der Britin Kate Bush, deren musikalische Karriere bis in die späten 70er Jahre hineinreicht. Dieses neue Album basiert auf der Vermutung, der etwas in An- und Abführung zu sehenden Vermutung, dass die Eskimos, die im ewigen Eis und ewigen Schnee leben, angeblich 50 Worte oder Wörter für Schnee zu benennen wissen. 50 Words for Snow. So heißt dieses Album. Und da möchte ich gleich einen Titel spielen. Misty heißt er, der textlich so etwas ist wie eine Liebesnacht, eine kurzzeitige Affäre zwischen ihr, Kate Bush, und einem Schneemann, der irgendwie in ihr Bett gelangt ist und in ihren Händen gewissermaßen schmilzt. Einmal mehr ein Beleg für die, wenn schon nicht grenzenlose, so doch gigantische Fantasie, die Kate Bush in ihren Lyrics immer wieder durchschimmern lässt. Unterstützt wird sie auf diesem Album unter anderem von Elton John, so ein paar Informationen möchte ich gerne loswerden, und von dem großartigen Schlagzeuger Steve Gadd, der in seiner langen Karriere schon einmal an einem Titel mitgewirkt hat, bei dem die 50 im Mittelpunkt des Geschehens stand, Paul Simon nämlich, der Mitte der 70er Jahre den Titel veröffentlichte, 50 Ways to Leave Your Lover, am Schlagzeug damals auch Steve Gadd. Ansonsten ist über dieses Album zu sagen, dass mir die Titel, 7 sind es, überlang ausgezeichnet gefallen, weil sie eine Spannungskurve haben, eine innere Spannung. Das ganze Album hat einen wunderbaren Aufbau. Es fängt fast schlagzeuglos an, sehr atmosphärisch, dann verdichtet sich das Ganze, nimmt ein, wenn auch sehr moderates Tempo ein. Und in dem Titel, den ich gleich spielen möchte, dem 3. des Albums Misty, streift Kate Bush wie nebenbei und ausgesprochen gekonnt auch so Klang- und Soundlandschaften, die der ein oder andere vielleicht auch mit Massive Attack assoziieren wird. Zunächst also der Gam Club, dann Kate Bush und danach schauen wir einfach mal. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier am Ende nicht den falschen Regler, das wäre natürlich bitter, aber ich bin zuversichtlich. Yes. Chorus in the air. Turn off the light, switch on a starry night. My window flies open. My bedroom fills with falling snow. Should be a dream. Thank you.

Wir sind hier bei 1Live4 mit Songs, die zumindest ansatzweise doch recht anrührend nach meinem Geschmack daherkommen. Das ging los mit dem Gam Club, dann kam Kate Bush, Misty, aus ihrem soeben erschienenen neuen Album 50 Words for Snow. Dann habe ich mir erlaubt, eine etwas ältere Nummer, so muss es heißen, anzuschließen. Eine nämlich des britischen Duos Ray and Christian, das so in dieser Form nicht mehr existiert. Sleepwalking ist ein Album, das 10 Jahre alt ist, also Schlafwandeln, was ja auch vom Thema oder vom Inhalt her nicht allzu weit davon weg sein könnte, dass man nachts sich auf amoröse Abenteuer mit einem Schneemann einlässt. Auch von daher gesehen machte es womöglich Sinn, Ray and Christian anzuschließen mit einem Track aus eben diesem Sleepwalking-Album Salvation, nämlich zusammen mit der Sängerin Siren. Und die gerade verklungene Sängerin Vashti Bunyan hat eine Geschichte, die noch weiter in die Vergangenheit zurückreicht als die eben zumindest ganz kurz skizzierte von Kate Bush. Diese Vashti Bunyan ist bereits in den 60er Jahren entdeckt worden von Luke Oldham, dem Manager der Rolling Stones, der sie für die Plattenfirma Decca damals verpflichtet hat und das Duo Jagger Richards eine Single für sie schreiben ließ. Ich glaube, es gab dann auch noch ein Album von ihr. Sie war kurzzeitig Freundin des britischen Singer-Songwriters Donovan. Dann verschwand sie für 35 Jahre komplett von der Bildfläche, um vor 6 Jahren ein neues, wirklich sehr anrührendes Album zu veröffentlichen, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe, Look Aftering, so heißt bzw. hieß das Album von Vashti Bunyan. Das einmal mehr, jetzt will ich wieder mal den Namen des Labels ins Spiel bringen, auf eben diesem Fat Cat Records Label erschien, dessen Veröffentlichungen sich bis zum heutigen Tag wie die blanke Wundertüte gebärden. Und indem ich das sage, habe ich im Hinterkopf eine neue Band, die auf eben diesem Label gelandet ist, die ganz anders daherkommt als die gerade gehörte Vashti Bunyan. Diese Gruppe heißt Breton und Edward the Confessor ist die erste Single dieser Gruppe, die mit harschen, bouncigen Clubbeats einerseits daherkommt, das Ganze aber schon in einem wie auch immer gearteten Indie-Rock-Rahmen laufen lässt. Hier ist Britain. Take care. listening to Park Road? Yeah. You work in... Yes, correct. Yeah, a little. Unfortunately. What do you want? 1Live4 hier am 20.-21. November. Einige Titel, das will ich gar nicht groß in Abrede stellen, zumindest vom Rand her, heute so ein bisschen sentimental. Am November Blues, dem klassischen, kann es eigentlich nicht liegen. Sonne pur seit gefühlt 9 Wochen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht an der Aussicht, dass das Jahr irgendwie so langsam sich dem Ende neigt oder dass die Tage kürzer werden. Ich kann es nicht genau sagen, aber irgendwie habe ich das Gefühl für Tracks, die eben so ein bisschen leicht sentimental sind in diesen Wochen. Besonders ausgeprägt in mir. Gerade gehört Till von Seinen aus Berlin, LTD, dieses wunderhübsche Album, daraus 61. Und hier im Hintergrund ein Album, das bereits im Oktober erschien, von dem Duo Johnson Alter, Mod heißt es, und daraus hier der Titel A Cappellen. I'm Anfang des Monats gastierte die amerikanische Black-Metal-Kommune Wolves in the Throne Room im Kölner Clubgebäude 9 und spielte vor ausverkauftem Haus. Grund nicht zuletzt war das aktuelle insgesamt dritte Album Celestial Lineage, das heißt so viel wie himmlische Abstammung, mit dem, so ist zu lesen, die Band ihr bisheriges Schaffen, das aus drei Alben besteht, zunächst einmal abschließen will, ohne sich freilich aufzulösen, aber eine Zäsur unternehmen will. Die Musik der Band weicht von dem, was man vielleicht als Black-Metal-Klischee bezeichnen kann, doch erheblich ab, sind sehr weiträumige, ambiente, Soundtrack-artige Passagen, Harmonie- oder Akkordfortschreitungen, die hier und da sogar so ein bisschen an Prog-Rock erinnern und einiges mehr, was dieses Album interessant macht und aus meiner Sicht wert, dass man es einfach auch hier in diesem Kontext mal spielt. Wolves in the Throne Room. Mit dieser Band möchte ich mich verabschieden und mich gleichzeitig bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Alles Liebe und gute Wünsche für die anstehende Woche und ich würde mich freuen, wenn wir uns eventuell am nächsten Sonntag wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao.